Deutschland nie zu mir. Schon früh bekam ich zu spüren, dass mich Kleider macht. Man war am Bestand nach mir, steckte mein Kopf ins Klo. Meine Kindheit gab den Fühlen auf, wenn du dich zu haben willst.